allen Ohren feuernd, hinter vorgehaltener Hand. Im Namen der Freiheit färbt sich rotfremder Sand. Mordend über den Planeten, ziehen eine Spur durch jedes Land. Im Trommelfeuer der Raketen reichen sie grinsend sich die Hand. In ewiger Tradition zieht der Plündernd um die Welt. Hat sich für ihn doch gelohnt, wenn auch ein Land den Trümmer fällt. Andere erst indoktriniert, wie bisher immer verschont. Der Menschenfeind grassiert die Lethargie über der Thron. Er grassiert. Gegen die Akteure, gegen jede Konvention, erlaubt jegliche Menschenwürde. Freiheit war ihre Religion. Wie viel Blut wird schon vergossen gegen Ehre und Moral? Wie viele Seelen nun verdrossen, verdient sich nicht ihre Fanal. In ewiger Tradition zieht der Plündernd um die Welt. Hat sich für ihn doch gelohnt, wenn auch ein Land den Trümmer fällt. Andere erst indoktriniert, wie bisher immer verschont. Der Menschenfeind grassiert die Lethargie über der Thron. Er grassiert. Hat viele Namen, doch in einem ist er verwandt. Der Ruf nach Freiheit bis zum letzten Atemzug. Deutschland und der Ferne Osten, Afghanistan und der Balkan. Ich hätte könnt ihr Völker knechten, doch der Wille treibt voran. Und ich will es noch erleben, wir regieren euch eins allein. Wenn Millionen Stimmen sich erheben, gewiss kein Mitleid für euch bleibt. Hat sich für ihn doch gelohnt, wenn auch ein Land.